WDR3, angeschlossen der NDR. In der gemeinsamen Sendereihe Gedanken zur Zeit spricht diesmal Klaus Kreimeier über die Abwärtsspirale aus wirtschaftlichem Verteilungskampf, sozialer Desintegration und fortschreitender Umweltzerstörung. Titel des Beitrags: Modernisierung der Moderne zur Kritik einer neuen politischen Zauberformel. Ganz unabhängig von der bis heute andauernden Debatte über den großen Lauschangriff erhoben die Unionsparteien Ende vergangenen Jahres die Forderung, die Möglichkeiten der Post- und Telefonüberwachung wesentlich zu erweitern. Die Begründung, die Dienste der gelben Post und der Telekommunikation seien zunehmend in die Hände von Privatunternehmern gefallen, daher müssten die Befugnisse der Geheimdienste und der Strafverfolger auf diese Bereiche ausgedehnt werden. Eine Argumentation, die bei genauerem Hinsehen den Blick auf eine Spirale freigibt. Dieselben politischen Kräfte, die hierzulande die Privatisierung zuvor staatlicher Dienstleistungen betrieben haben, rufen nun nach den staatlichen Überwachungsorganen, um die Folgen ihrer Maßnahmen in Schach zu halten. Die Spirale ist eine Figur, die sich stetig nach oben zu bewegen und ebenso stetig zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren scheint. Aber es gibt kein Oben und es gibt auch keinen Ausgangspunkt. Es gibt nur eine Rotation in sich selbst. Möglicherweise ist die Spirale ein authentisches Bild für die verfahrenen Verhältnisse in der Schlussphase dieses Jahrhunderts. Ein ganz anderes Beispiel, ein Beispiel aus der großen Politik. Vor ein paar Wochen ließ der neu gewählte SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine verlauten, die allseits angestrebte Europäische Währungsunion könnte, wenn es schief geht, zu einem gesamteuropäischen Rezessionsprogramm werden. Seither haben wir die Debatte darüber, ob die geplanten Termine der Währungsunion eingehalten werden können oder nicht. Aber diese Debatte lenkt vom Kernproblem, das Lafontaine mit gebotener Vorsicht angesprochen hat, eher ab. Das Kernproblem ist die Hypothese, dass der europäische Aufbruch, der ja nicht zuletzt das wirtschaftliche Entwicklungsgefälle in unserem Kontinent beseitigen und die Rezessionsanfälligkeit der einzelnen nationalen Ökonomien entschärfen soll, das genaue Gegenteil bewirken und in eine womöglich dauerhafte gesamteuropäische Rezession münden könnte. Die Privatisierung des Post- und Fernmeldewesens vollzieht sich unter dem Etikett der gesellschaftlichen Modernisierung. Ziel ist die postindustrielle Informationsgesellschaft. Ebenso wird die Konstruktion der Europäischen Union als Modernisierung Europas gehandelt. Unser alter, antiquierter Kontinent soll endlich modern und dann auch gleich postmodern werden. Es geht nach vorn. So sehen es die Konzepte jedenfalls vor. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Politiker und Wirtschaftler, die Experten und Funktionsträger, die überall rund um die Uhr die Moderne voranbringen, längst zu Zauberlehrlingen der Modernisierung geworden sind und die Geister, die sie gerufen haben, nicht mehr loswerden. Mit einiger Sorge beobachten die Autoren eines Thesenpapiers der Bertelsmann Stiftung die aktuellen Modernisierungsprozesse. Sie seien, so ist dort zu lesen, zum prägenden Merkmal unserer Zeit geworden. Wörtlich: im Mittelpunkt dieser Prozesse steht die Dynamik wirtschaftlicher Entwicklung. Auslöser dafür sind die marktwirtschaftlichen Ökonomien des Westens. Die Autoren verweisen darauf, dass die beschleunigte Modernisierung eine stetig steigende Fülle von Daten und Informationen produziere. Die Folge sei eine wachsende Verfallsgeschwindigkeit der Gegenwart. Die Gegenwart verfällt also, und sie verfällt immer schneller. Wie ist das zu verstehen? Die neuere Zeitgeschichtsforschung hat uns gelehrt, dass die großen Modernisierungsschübe in diesem Jahrhundert eine höchst zweischneidige Angelegenheit gewesen sind. Der deutsche Faschismus verkörperte reaktionäre Modernität. Hitlers Methoden verwandelten Deutschland in eine moderne, hochtechnisierte imperialistische Industriemacht. Ein Modernisierungsschub, der mehr als 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Mindestens ebenso kostspielig verlief der Gewaltakt, der unter dem Kommando des sowjetischen Kommunismus Osteuropa und große Teile Asiens in die Moderne katapultieren sollte. Beide Großexperimente experimentierten auch mit der Abschaffung der Gegenwart. Sie zählte nichts, die Zukunft alles. Heute zerfällt die Gegenwart nicht mehr unter den Halsversprechungen demagogischer Führer und Propheten. Sie zerstiebt vielmehr in der Dynamik der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung. Das soziale Gefüge, in dem wir leben, ist angesichts der ökonomischen und demografischen Daten schon überholt. Der Computer, an den wir uns gerade gewöhnt haben, ist bereits veraltet. Die Talkshow, die wir gestern Abend gesehen haben, ist im Vergleich zu ganz neuen Sendeformaten auf einem anderen Kanal längst ein alter Hut. Wir leben auf hohem Niveau, aber wir leben auf einer Müllhalde. Und unser ganzes Denken kreist um die Frage, was zu tun sei, um so schnell wie möglich in die Zukunft zu gelangen. Elektronische Datenverarbeitung und Digitalisierung haben zu einem enormen Abbau von Arbeitsplätzen geführt. Die Modernisierer stehen daher vor dem Problem, der Gesellschaft zu vermitteln, dass die Multimedia-Techniken beträchtliche Produktivitätsreserven enthalten und somit ganz neue Arbeitsplätze schaffen werden. Sie erfinden magische Begriffe, um ihre Vision plausibel zu machen. Die neuen Kommunikationstechniken seien eine Querschnittstechnologie, sagt zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Sigmar Moosdorfer, Vorsitzender der Bundestags-Enquete-Kommission über die Perspektiven der Informationsgesellschaft. Es sei fahrlässig, auf diesem Gebiet ins Hintertreffen zu geraten. Dies würde die Arbeitsplatzverluste dramatisch in die Höhe treiben. Darum sei es zwingend, dass wir uns mit Tempo um diese Modernisierung kümmern. Befragt nach den Quellen seines Optimismus, sagt Moosdorfer, der Kampf gegen die Abwärtsspirale sei ermüdend und erfolglos. Wieder das Bild der Spirale. Nach Moosdorfer gibt es eine Aufwärtsspirale, der wir nur folgen müssen, um die Gesellschaft nach vorn zu reißen und in die Modernisierung zu führen. Aber eine Spirale kennt kein Aufwärts oder Abwärts, nur die Rotation. Die Staats- und Regierungschefs der führenden europäischen Nationen, ob Major, Dini, Chirac und Juppé oder Helmut Kohl, definieren Modernisierung als unumgängliches Ziel ihrer Politik, zu der sie ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ermächtigt habe. Aber diesen Auftrag gibt es nicht. Staat und Regierung verwalten einen Zustand, der gerade aus dem Fehlen gesamtgesellschaftlicher Perspektiven resultiert. Auch die Funktion als politisch handelnder Ausschuss der Kapitalistenklasse, die Marx ihnen noch zugeschrieben hat, haben sie verloren. Die politischen Apparate beschränken sich darauf, die nicht mehr kontrollierbaren Bewegungen auf den globalen Märkten nachzuvollziehen und in sie einen Sinn hineinzulesen, den man auf den Namen Modernisierung getauft hat. Die nicht mehr zu übersehende Tatsache, dass die Märkte ihrerseits hektisch auf die Dynamik der technologischen Entwicklung reagieren, beschleunigt die Spirale und verstärkt den Eindruck, dass die Politik mit einem hohen Aufwand an apparativer Betriebsamkeit lediglich Ersatzhandlungen vornimmt und gleichsam in einen Zustand hektischer Passivität zurückgefallen ist. Die Folgen dieses Dilemmas sind längst in unserem Alltag spürbar. Kürzlich wurden sie in einem Positionspapier linker Sozialdemokraten im Bundestag auf die denkbar knappste Formel gebracht. Benannt wurden die Überkapazitäten durch die rastlose Erzeugung von Produkten, das Eindringen in die letzten Zonen der Natur, die virtuelle Zerstörung von Zeit und Wirklichkeit und die Auflösung von Gemeinschaftsbindungen. In der Konsequenz eröffnet die Gesamtentwicklung sogar die Option der Selbstvernichtung. Ein Beispiel aus der postmodernen Freizeitindustrie veranschaulicht ziemlich genau, wie weit die virtuelle Zerstörung von Zeit und Wirklichkeit bereits fortgeschritten ist. Bekannt ist, dass das immer häufigere Ausbleiben von Schneefällen auch im alpinen Winter dazu geführt hat, besonders gut besuchte Wintersportgebiete teilweise mit künstlichem Schnee zu versorgen. In den vergangenen Ostertagen stellte sich das Problem in genau entgegengesetzter Weise. Eine Sommerrodelbahn im thüringischen Wald war wider Erwarten noch tief eingeschneit. Man musste die Anlage von den Schneemassen befreien, um sie termingerecht dem Sommerbetrieb zu übergeben. Mit anderen Worten, eine Sporteinrichtung, dazu geschaffen, unter sommerlichen Bedingungen Winterfreuden zu simulieren, wurde aus ihrer winterlichen Umgebung herauspräpariert, um eben diese Simulation zu ermöglichen. Eine doppelte Virtualisierung der Wirklichkeit. Die Spirale dreht sich, sie folgt dabei einer ihr immanenten zwingenden Logik, aber diese Logik ist von der Logik der Paranoia nicht allzu weit entfernt. Sommerrodelbahnen kennzeichnen sicher eine moderne Freizeitindustrie. Aber Begriffe wie Modernisierung oder Reformpolitik sind zu rein sprachlicher Konvention degeneriert. Linguistische Übungen, die den Wirklichkeitsverlust überwölben. Das Bündnis für Arbeit ist als Formel in dem Maße sakrosankt geworden, wie sich zeigt, dass es als klassischer Pakt zwischen den Sozialpartnern auf der Ebene flächendeckender Tarifverträge gar nicht realisierbar ist. Auf Betriebsebene wird andererseits ein Bündnis für Arbeit praktiziert, das teilweise in Formen des Manchester-Kapitalismus zurückfällt. Dennoch lassen sich die aktuellen sozialen Verwerfungen nicht mehr in den Kategorien der traditionellen Klassengesellschaft beschreiben. Wenn die Unternehmerverbände den Abbau der Sozialleistungen fordern, betreiben sie scheinhaft Klassenkampf. Aber die Schwäche der Gewerkschaften signalisiert, dass sie für das Virtuelle nicht gerüstet sind und nicht einmal die Pawlowschen Reflexe mehr richtig funktionieren. Objektiv und subjektiv betreibt die Kapitalseite Standort- und Modernisierungspolitik, aber als Gefangene einer Modernisierungsspirale, die von der Eigenbewegung der Technologie und der Märkte bewegt wird und offenkundig nicht auf eine höhere Qualität der menschlichen Entwicklung weist. Es besteht die Gefahr, dass der Kapitalismus mit seiner globalen Entfesselung seine Dialektik, seine qualitativen Entwicklungspotenzen verliert und von einer destruktiv-konstruktiven zu einer rein destruktiven Kraft mutiert. So schreiten wir rasant vorwärts, gleichzeitig kommen die alten Fragen zurück. Die Sozialdemokratie sieht darin einen Widerspruch und hält der Regierung und den Unternehmern vor, es passe nicht zusammen, einerseits kultur- und sozialpolitisch hemmungslos rückschrittlich, andererseits wirtschafts- und technologiepolitisch ebenso hemmungslos modernistisch zu sein. Aber es passt eben doch zusammen, wenn man sich der Tatsache nicht verschließt, dass der klassische Kapitalismus als historisch prägende Kraft dysfunktional geworden ist und immer mehr an Wirklichkeit verliert. War seine heroische Epoche dadurch gekennzeichnet, dass die Entfesselung der Produktivkräfte alte gesellschaftliche Schranken und mit ihnen inhumane Verhältnisse beseitigt hat, so spült heute gerade die technologisch entfesselte Moderne die alten Missstände wieder an die Oberfläche. Rücksichtslosigkeit, Ausbeutung, Ethnozentrismus, Nationalismus, religiöser Fundamentalismus, Barbarei in jeglicher Form bestimmen das Bild. Nicht obwohl, sondern weil uns die Dynamik der ökonomischen und technischen Entwicklung in die Modernisierungsspirale hineingerissen hat. In der Schere zwischen der globalen Kapitalentfesselung und den ökologischen Grenzen des Wachstums verschärfen sich die Konflikte und drohen zu einer Abwärtsspirale aus wirtschaftlichem Verteilungskampf, sozialer Desintegration und fortschreitender Umweltzerstörung zu werden, so die Thesen der parlamentarischen Linken in der SPD. Vielleicht ist es sinnvoll, vom Fetisch Modernisierung vorläufig Abschied zu nehmen, zumindest von seinen Mystifikationen, die uns vorgaukeln, dass wir selbst im Begriff seien, die Moderne zu modernisieren, während wir doch längst in einen Selbstlauf hineingeraten sind, den auch die Politik allenfalls ratifizieren kann. Modernisierung ist immer beides, Fortschritt und Zerstörung der vom Fortschritt ermöglichten Errungenschaften. Damit aber entfällt die ideologische Prämisse, die Menschheit befinde sich, wenn auch mit Rückschlägen, auf einem stetigen Weg vorwärts, nach oben, in eine neue Qualität ihrer historischen Existenz. Geschichte ist bestenfalls ein Nullsummenspiel, gegenwärtig allerdings tendieren die Zwischenbilanzen in den Minusbereich. Irreparable Verluste sind nicht auszuschließen. Wenn die Steuerung des Gesamtprozesses nicht möglich ist, hilft vielleicht kalkulierte Gegensteuerung in Teilbereichen. Eine Politik, die gegen den Automatismus der Beschleunigung auf Zeitgewinn spielt und die Bremseffekte, die jedem Beschleunigungsvorgang eingebaut sind, klug zu nutzen versteht. Eine Politik, die sich nicht vollmundig dem Glück der Menschheit verschreibt, sondern sich in bedrohlichen Situationen auf die Verhinderung oder Begrenzung von Unglück konzentriert. Voraussetzung wäre eine veränderte, illusionslose Optik. Eine neue Lageeinschätzung, die von der prinzipiellen Unlösbarkeit der großen Menschheitsprobleme ausgeht und den Worst Case als die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten ins Auge fasst. Nicht die Verhältnisse könnten sich als antiquiert erweisen, sondern, ganz im Sinne von Günther Anders, der Mensch selbst, der in der Pose des Erneuerers den Verhältnissen gegenübersteht und nicht bemerkt, dass er zum Störfaktor geworden ist. WDR3, angeschlossen der NDR. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie Klaus Kreimeyer zum Thema Modernisierung der Moderne zur Kritik einer neuen politischen Zauberformel.